Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? Bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Marihuana auf dem Fahrrad, gar kein Drama, Kuyamara. Wann wird das Ort legal? Sag, wann? Wann wird das Ort legal? Sag, wann? Wann wird das Ort legal? Banana Clip, ey! Banana Clip, ey! Banana Clip, ey! Sag mir, wann wird das Ort legal? Loco, Batida, Bilko, Colatina, Fischot, Osmetri, Sigal, Popo, Ich bin high, ich bin hungrig, ich rotte, ich wumms dich auf deinen Grundstück.